Das waren To Rococo Rot mit ihrem Track Down in the Traffic. Die Band kehrt auf ihrem neues Album Instrument zu alter Stärke zurück. Bestplatte, die die Herren hier seit langem veröffentlicht haben. Ihr hört den Sunday Service zu in Hamburg beim freien Sender Kombinat FSK auf 93,0 MHz. Bevor es hier gleich mit den Konzerttipps weitergeht, noch etwas Musik von Black Twig. Die kommen aus Helsinki, haben mit Heliogram gerade eben eine Platte veröffentlicht, die auch hierzulande käuflich zu bekommen ist in den Plattenläden. Wir hören mal rein. Hier kommt ihr Track Further Here. Ooh. Das waren Black Twig, deren Sänger und Gitarrist, den ihr gerade hörtet, der heißt Aki Poyankyro. Hat mich total erinnert an jemand anders, ich komme nicht drauf, aber doch schon mal irgendwie gehört diese Stimme und auch dieses Gitarrengezupfe. Ja, Black Twig haben hier mit Heliogram eine Platte veröffentlicht, die wirklich schön und hörbar ist und nicht ihr erstes Album, aber das erste, was zumindest hier jetzt auch zu erhalten ist. Track gerade eben hieß Future Here. So, Future hier, die Zukunft kommt jetzt, nämlich die Konzerttipps für die kommende Woche. Was läuft so in Hamburg an Konzerten? Ihr wart hoffentlich alle auf dem Dogville Festival, habt euch dort alle wegregnen lassen und die Stiefel, die Gummistiefel rausgeholt. Ja, ich hoffe, es war nicht so schlimm mit dem Wetter. Konzerte hoffentlich einigermaßen gut. Wir fangen an mit Beer Hands. Die kommen aus den USA, veröffentlichen gerade eben mit Distraction ein Album, welches sie live vorstellen werden am Mittwoch, den 20.08. in der Prinzenbar. Hier kommt ihr Track Impace. Das waren Beer Hands mit Impace. Die beiden Herren kommen aus Brooklyn, zumindest ist das ihre Wahlheimat. Die beiden, das sind Dylan Rau und Ted Feldman. Sie kennen sich vom Studium, und zwar haben sie Film studiert an der Wesleyan University in Connecticut. Da haben schon so einige andere auch Musiker dann absolviert an dieser Institution, zum Beispiel MGMT oder auch Santigold oder Amanda Palmer. Und auch Beer Hands, die wir gerade eben hörten, kommen von dieser Uni. Distraction heißt jetzt ihr, ich schätze mal, Debütalbum, weil ich habe noch nie was von der Band vorher gehört. Der Sound dann irgendwie doch ziemlich klar produziert und ohne Ecken und Kanten. Ich weiß nicht, wie das live wird. Die Platte ist dann doch vielleicht ein bisschen zu überproduziert. Live könnt ihr sie sehen, Beer Hands, am Mittwoch, den 20.08. in der Prinzenbar. Hier ein weiterer Track von ihnen, Bad Friend. Watching what we built slowly die. bastard, my bad friend, but still I love you. Bad friend, but still I love you. Bad friend, but still I love you. Bad friend, but still I love you. As the weeks drag on, wasting light, starting to dissolve basic science. Friend, das waren Beer Hands, die Burglinner spielen in der Prinzenbar am Mittwoch, den 20. August. Am gleichen Tag ist Marianne Dessart zu Gast. Die Französin veröffentlichte eine neue Platte, gerade eben, und deshalb ist sie auch nachher in der letzten Stunde zu hören und nicht jetzt. Und sie spielt bei Michel Records ab 18 Uhr, Marianne Dessart dort live im Schaufenster. Michel Records hat ja gerade eben Sommerpause gemacht und für 4-5 Wochen den Laden geschlossen gehabt. Nicht Ferien gemacht, sondern umgebaut. In neuem Gewand präsentiert sich der traditionelle Schallplattenladen in der Innenstadt, Michel Records. Vielleicht mal wert, wieder mal hinzugehen, nicht nur zum Konzert, sondern auch zum Plattenshoppen. Ja, ebenfalls am Mittwoch spielt Hans Unstern auf Kampnagel im Samen des Sommerfestivals. Hans Unstern hier zu hören mit Bea Kriminal. Endlich Street Art, abgebrannt und restlos aus. verpixelt, das könnte alles sein. Es gibt keine Beweise für mich. Mein Manifest halte ich mit einem Ghetto-Blaster fest, bevor ich es hochlade. Ihr werdet eure Applikation verteufeln, weil sie ein Tape-Lion imitiert, das sich mit dem Originalen aufhebt. Wie kann ich mich täuschen? Und den Spiegel ist das Wucher, der ausbuchstabiert auf meiner Stirn klebt, hochgepixelt wie die Haare auf der Nase. Ein Original für Kriminal. Ein Original für Kriminal. Mit Diebstahl bin ich sicher. Je echter mein Lispeln, desto weniger wird es meins. Je echter meine Stimme, desto weniger ist sie meine Worte aus deinem Mund. Ich dachte, ich hätte die geklaut. Hätte ich bloß gelogen, hätte ich bloß keinen Finger gerührt. Du zitierst wie Espenlaub. Du denkst, du zitierst mich. Oder zitterst du ein Zitat? Ein Schwindel von einem ausgedachten Zitat oder was? Ich ergebe mich in deine Worte, die ich aufschrieb, die mich jetzt aus dem nächstbesten Mund entertainen. Ich hatte alles daran gesetzt, euch nicht zu gefallen. War das mein Fehler? Hab ich euch unterschätzt? Ihr seid vollgefressen, satt, wollt nur noch Ungenießbares. Glaubt mir doch bitte, dass ich ein Schwindler bin. Wer hatte mich gewarnt? Wer hatte mich gewarnt? Ich breche in euren Wortschatz ein, der liegt mir immer auf der Zunge. Ich bediene mich, lass nur das Blech, wie steht mir euer Gold? Album nicht im Kaufhaus, klaut es, nein, umgekehrt, nicht im Netz, sondern klaut es im Kaufhaus, hinterlässt weniger Spuren. Ja, wahr gesprochen, das war Hans Unstern, der lädt dazu ein, sein eigenes Album Raub zu kopieren. Bea Kriminal, der Track vom Album The Great Hans Unstern Swindle, auch schon eine ältere Platte, vielleicht gibt es was Neues zu hören von Hans Unstern. Er spielt live am Mittwoch, den 20.08. auf Kampnagel beim Internationalen Sommerfestival. Eben dort auch live zu Gast. Einen Tag später, am Donnerstag, ist Jenny Wilson, Dame aus Schweden, hier zu hören mit ihrem Track Like a Fading Rainbow. No, no more sugar. go left, no more soap to clean my hands, with no songs left for the choir. Oh, no more stitches for the dress, no more bread left to bless. I raise my hands to reach the sky. House with an open door, left it like an open sore. I couldn't stop the wind, oh, blow. So I left my fate in life. I left my house with an open door, left it like an open sore. I couldn't stop the blood, flow. So I left my fate in life. I left my house with an open door, left it like an open sore. I couldn't stop the wind, oh, blow. No, no more firewood, no sweep to brush away the mud that's stuck upon my shoes. Oh, no brush the fog around my feet, no pockets full of grain of crumbs, the wind, no cake, the soft and sweet. No, no more shimmering stars, no more strings on my guitar. Das war Jenny Wilson, Like a Fading Rainbow von ihrem Album Hardships. Jenny Wilson kommt aus Schweden, ist dort extrem bekannt. Ich habe sie mal live gesehen beim Roskilde Festival, wo natürlich viele schwedische Bands und auch Fans sind. Und sie wurde echt gefeiert, hat vor vielen, vielen Leuten gespielt. Das waren Tausende. Hierzulande ist sie, ja, glaube ich, eher unbekannt. Höchstens ihr Album Love and Youth, das ist erschienen 2006, dürfte vielleicht einige noch so im Kopf haben mit ein, zwei Tracks. Das Album danach, Hardships, wo der eben gerade gute Track herkam, ging schon ziemlich unter. Die neueste Platte, letztes Jahr erschienen, gab es auch nur als Import. Ich habe sie auch selbst nicht gehört, obwohl ich die Dame wirklich gerne mag. Ja, eigentlich schade. Live ist sie wirklich einen Besuch wert. Also, Jenny Wilson spielt live am Donnerstag, den 21.08. auf Kampnagel. Von ihr auch noch ein Track, mein Lieblingssong, Love and Youth vom gleichnamigen Album aus dem Jahre 2006. Jenny Wilson. I've got a stone in my shoe. I guess that's why I sit here with you. On a bench in a park in a town, you think you gotta comfort me, so the kissing has begun. You got the answer. Yes, you got the facts, but I know the truth. Might have some good lines, you might be a man, but I know the truth. It's supposed to be loving you. Jenny Wilson mit Love and Youth, wahrscheinlich ihr größter Hit, wenn man das so sagen darf, wenn es überhaupt ein Hit war, aber toller Track auf jeden Fall. Jenny Wilson spielt live am Donnerstag, den 21.08. auf Kampnagel. Was würden wir ohne das Sommerfestival tun? Musikalisch wäre hier in Hamburg richtiges großes Sommerloch, denn auch am Freitag ein Konzerttipp auf Kampnagel. Die Sterne spielen dort live. Die Sterne veröffentlichen nächste Woche ihr neues Album. Ich habe deshalb, also das nächste Album kommt dann nächste Woche in der Sendung hier ausführlichst. Ich habe deshalb was ganz, ganz Altes rausgesucht von dem großartigen Album In Echt. Hier die Sterne mit Es möchte echt sein. Alter Hit, oder? Es ist gefälscht und verlangt, dass man es echt sein lassen soll. Menschen wie Gläser, leer oder voll, tauschen sich aus über dies und dasselbe. Kleine Karos, große Karos und Details. Ich bin ein Stadtplan und der da ein Bier. Und Deutschrock-Spezialisten haben wir auch heute hier. Ich lass den Handwerker kommen, der mir den Kopf repariert. Hallo Lexikon, erklär mir, wie das funktioniert. Das möchte echt sein. Echt. Das möchte echt sein. Jesus Christus, was bist du? Bescheiden. Es gibt ja auch noch Leute, die dich dann dafür beneiden. Gestern Utopie und heute überholt. In einer Anstalt bin ich geboren. Und jetzt das dritte Programm, wo das Ameisenleben spielt. Jetzt wieder raus, wo der Bauer die Rüben sät. Irgendwie ähnlich diese Welten sehen sie aus. Da wo du lebst und ich bin da auch. Es möchte echt sein. Es möchte echt sein. Echt. Was Abenteuer ausmacht und Abende auch, das ist der Raum, den du atmest, die Luft, die du brauchst. Getroffen, nicht gelesen und es möchte echt sein. Echt. Es möchte echt sein. Echt. Möchte echt sein. Wie alt ist dieser Song eigentlich? 20 Jahre vermute ich mal. Das könnte so einigermaßen hinhauen. Immer noch genauso gut wie damals. Hat an Frische überhaupt nichts eingebüßt. Nächste Woche, wie gesagt, gibt es mehr zum neuesten Sterne-Album. Die Sterne könnt ihr live erleben. Auf Kampnagel am Freitag, den 22.08. im Rahmen des Internationalen Sommerfestivals. Auch das geht irgendwann mal zu Ende. Und die große Abschiedssause ist natürlich dann am Samstag, den 23. August. Dort treten auf verschiedene DJs, unter anderem Kid Koala aus Kanada, eingeflogen mit seinen DJ-Skills. Immer sehens- und hörenswert. Und auch Live-Programm gibt es mit den Goldenen Zitronen. Die Band aus Hamburg hat ja letztes Jahr mit Who's Bad eine ziemlich gute Platte veröffentlicht. Hier hören wir ihren Track Kaufleute 2.0.1. Wir haben einen Laden aufgemacht auf unserem Platz. Du willst einen Laden aufmachen auf unserem Platz. Mach das Kulturprogramm, ihr seid so schön skurril. Lecker Kaffee, lecker Kuchen, Blick auf die Elbe. Sagt's, kapiert ihr das denn nicht? Als Geschäftsfrau kann ich so nicht denken. Du sagst, ich geh total gut um mit meinen Kellnerinnen. Mama und Papa sind auch immer sehr gut mit Lumpi umgegangen. Gebt den Menschen schon Chrome oder ist das noch Bewerbungsfilm, Bewerbungsbild, Bewerbungsstart, Bewerbungstod, Stillstandsverbot. Gebt den Menschen mehr Zeit und schenkt ihnen viel mehr Raum. Ist das schon Promo oder ist das noch St. Pauli? I had a dream, wir haben einen Traum. Gebt den Menschen mehr Zeit und schenkt ihnen viel mehr Raum. Ist das schon Promo oder ist das noch Goldenen Zitronen waren das mit Kaufleute 2.0. Punkt 1 vom neuesten Album, vom letzten aktuellen Album Who's Bad. Und ja, große Abschlussfeier vom Kampnagel Sommerfestival am Samstag, den 23. August. Kid Koala legt Platten auf, die Goldenen Zitronen spielen live, eigentlich auch Pflichttermin, dorthin zu gehen. Dann noch ein Tipp für Samstag, und zwar Der Rest, eine Band aus, ich glaube, die kommen schon irgendwie hier aus der Ecke, veröffentlichen ihre zweite Platte. 10 Lieder für Freunde heißt diese, und die große Sause findet statt in der kleinen Astra-Stube. Vom neuesten Album kommt hier ihr Track, Die Zeit, nee, hab ich mich rausgesucht? Doch, Die Zeit danach, stimmt schon hier. Buchstaben hatten, passiert nicht jeden Tag. Das macht es umso schwerer, weiterzukommen. Dies ist die Zeit danach. Dies ist die Zeit danach. Dies ist die Zeit danach. Dies ist die Zeit danach. Dies ist die Zeit danach. Die Zeit danach, das war der Rest. Die Band gibt mir echt den Rest hier mit ihrem neuesten Album. 10 Lieder für Freunde. Ja, wenn ihr Freunde dieser Band seid, könnt ihr sie live erleben. Record Release Party am Samstag, den 23. August in der Astra Stube. So viel zu den Konzerttipps für diese Woche hier vom Sunday Service. Es geht weiter mit Musik, und zwar in diesem Fall mit Taylor McFerrin. Das ist der Jungspross von Bobby McFerrin. Der hat vor kurzem mit Early Riser sein Debütalbum veröffentlicht. Hier kommt er mit Floracea. Reasons for leaving you, I can't think of. Das war Matthew David mit seinem Track Perpetual Moon Moods, der vermischt aus seinem neuesten Album In My World. Ist ein bisschen IDM, getüftelt mit New Age Sounds, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ganz spannend gemacht. Die Platte erschien bei Brainfeeder, wie auch schon vorher das Album von Taylor McFerrin, was wir davor hörten. Und auch der nächste Künstler kommt aus dem elektronischen Bereich, auch dessen Platte bisher etwas zu kurz gekommen. DJ Vadim veröffentlichte im Juni mit Dubcatcher eine ganz spannende Platte mit vielen verschiedenen Gästen drauf, die er eingeladen hat für seine Dub-Ausflüge. Hier kommt er mit Pele. Vibes up the place, man. I hear some German bass. Pele, ein Track von DJ Vadim vom neuesten Album Dubcatcher. Das für mich beste Plattencover des Jahres wird es auch bleiben, weil das kann nicht mehr besser werden. Er ist so verkleidet, so als Comic-Superheldenfigur. Und in der einen hat das Mikro, in der anderen eine Platte, die so durch Luft gescratcht wird. Sieht total klasse aus, ein bisschen 50er-Jahre-mäßig gemacht das Ganze. Auf der Rückseite hält er dann das Vinyl hoch und da gehen dann Strahlen von aus, radial nach außen. Ja, der Dubcatcher hier, der Superheld, DJ Vadim. Die Musik da drauf, die ist nicht super extrem spannend. Das Cover reißt dann irgendwie doch vieles raus in diesem Fall. Joyce Maynor machen Musik eher aus der, ich sag mal, Emo-Core-Ecke. Haben wir auch ein paar Pop-Songs mit dabei. Die Boys kommen aus Kalifornien, haben vor kurzem mit Never Hung Over Again eine Platte veröffentlicht, von der wir nochmal einen Track hören werden. Heated Swimming Pool heißt dieser.